1 live. 4. Okay. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1 live 4 mit mir, Klaus 4, am Ende eines Wochenendes oder gar einer ganzen Woche, die man mit zahlreichen Schlagwörtern zusammenfassen könnte. Feierlichkeiten ganz in Weiß, wenn man so will, auf der Insel. Hierzulande Partystimmung in Schwarz-Gelb, nicht nur, ich weiß, aber eben auch. Dazu Tag der Arbeit. Auch Arbeit, finde ich, hat etwas Hypnotisches, wie die beiden anderen genannten Ereignisse. Wie das also möglichst griffig zusammenfassen zu Beginn der Show. Am besten mit dem Track eines Mannes, den ich namentlich in der letzten Woche hier schon mal erwähnt habe, in Zusammenhang mit Jamie Woon. Hierzulande immer so ein bisschen unterschätzt nach meinem Gefühl. Ich mag ihn sehr. Craig David, Hypnotic. Girl, shaking her stuff now. Looking so hot, I couldn't help but say, yeah. Moves to make a brother wanna go there. I'm talking unbelievable. Never seen a girl quite like this before now. Trying to figure out what I gotta do to get the chance to spend a moment with you. Cause, girl, you're looking so drinks at the bar, even though she got me so high, but I risk of losing it all. I don't wanna be the one to fool, let her go. Think it's about time I drop my cool, let her know that she's sensational. Got me watching every move and it got me begging for more. Well, holding back and nearly drove me crazy. That's when I stood up and said, girl, excuse me. You're looking so different tonight. Your body gives me butterflies. Sexy. Die Arbeit, die Borussia und die Kate, Hypnotic allesamt. Craig David hier mit einem älteren Titel. Remember the Lights, das ist New Age, das können wir ja meinetwegen heute mal mit Highlights übersetzen. Also erinnere dich, erinnert euch all der Highlights. New Age, sein Beitrag aus dem New Blood Sampler des Mad School Labels aus England. Ja, danach kommt KTB, das darf ich schon mal ankündigen. was never interested in English or science, nor maths. I used to sit at the back of the classroom beatboxing, trying to make a couple raps. I never took music as a subject, cause I knew that the class was crap. I taught myself how to make good music. My surroundings made my stuff so black. I speak from the place where I come from. It's a place where the man them trap. Young baby mums on welfare, dads leaving and never look back. So many of us that make music, shit some split harder than me. Drug game, let a man them choose it, cause their heart's so set on the P. Money. Let me break it down for ya, let me show you what it's like being me. You go broke, then you make money, then you go broke, and then you make P. Gotta keep chasing the paper, maintain my persona, look flea. Remember when I used to do it for the love of it, now I can't do nothing for free. Don't break my heart, my achy breaky heart. Oh, music broke my heart, my achy breaky heart. Don't break my heart, my achy breaky heart. Oh, music broke my heart, my achy breaky heart. Music's in my bloodstream. Granddad must have had mad rhythm. I used to dance at the primary school discos. They were shot by the skanks that I give them. And everyone used to do Michael Jackson. Anyone would test, I would kill him. One guy I would always look up to, but in my own real world, there was Dylan. Dizzy Ross. I fell in love with music on a PC. Show sticks my beats and he would dig them. We used to travel to North from E3. Put them on dub plates, gotta spin them. So many downs in our music, and the scene man felt like a villain. So many gaps in our pathway, and all I wanna do is fill them. Fill them up. First CD I'm bringing that represents me to the fullest. And after you people hear this, you're gonna worship man like a Buddhist. D with the lands, bro. I represent a place where the hood is. Bad thoughts in my mind, cause, but my heartbeat always where the good is. Don't break my heart, my achy breaky heart. Keep telling them. Music broke my heart. Never guess what I did. Sacrificed everything for the love of this. Slicks, now I'm a ghetto columnist. I give digital stories of how I live. Failure ain't for me, but power is. I strive for glory, so I diminish. Been through hardships, no kidding, kids. But I'ma keep going, riddle me this. And we were typical youths with big dreams. It all started with tapes in the bedroom. Had to break every barrier to get through. To get a little airtime with a little tune. I saved money for radio subs. Fought for the mic at local youth clubs. And one day it became a passion. A couple said that Slicks, you got talent. And I guess the story was written. I took chances, not much were given. And this life ain't everything it looks like. So I sin at times just to get by. And some feel like a diamond in the dirt, but I'm more like a sun buried in the sand. Soon to rise way above God's land. Leave my fate in invisible hands and don't break my heart, my achy breaky heart. Keep telling them. Music broke my heart, my achy breaky heart. Sleep in the belly of the beast, living in a dream in their own fantasy. Smothered by their mothers with a breast for a pillow. Desensitized, no mind's hello. Can you hear me? It's a transmission, fellow. Live feed. I hope you have been eating. Do you mind these? Projectile force for the main course. Possessed by the force deep inside thee. They support blades like frisky cut cross. Another child dies along with this loss. Ain't nothing changed since Britain turned blue. Set more cuts, more problems, moss. Looks like that we're all fucked, no loop. A Cameron, better steer clear of my arse. Kick down the doors of Parliament for the truth. And have a word with the PM. Times, they are so treacherous. We need to stick together. And now the nights are closing in. We need to stick together. Where is the heart and soul? We need to come together. When the youths are so damn cold, we need to stick together. For the disenfranchised, man child really don't seem to learn. Got the nerve to talk about the guns on the street when the guns come cheap from the factory. fact to me, they don't check those facts. Or they blame and they make scapegoats of the blacks. Or anybody else who's fresh off the boat. Or everybody else who don't wish the boat. Or the moderate blues with design of views. The red top readership holds a clue. So who's got the money for the PR scams to pull the wool over the eyes of the everyday man? How many fresh face youths were they sent to war without clear definition of what they fighting for? So what came first, the addiction or the drugs? Modern day fuckery and pinstripe fuck. Times they are so treacherous, we need to stick together. Now the nights are closing in, we need to stick together. Where is the heart and soul, we need to come together. When the youths are so damn cold, we need to stick together. Times they are so treacherous, we need to stick together. Now the nights are closing in, we need to stick together. Where is the heart and soul, we need to come together. When the youths are so damn cold, we need to stick together. Wir sind hier bei 1-3-4. Ich mache mal einen ganz kurzen Break, nachdem wir einen jungen und hierzulande vermutlich noch weithin unbekannten britischen Rapper gerade gehört haben. Er nennt sich Dells und veröffentlicht in dieser Woche sein Debütalbum. Das hört auf die Buchstabenfolge G-O-B oder G-O-B besser natürlich. Und auf diesem Album geht es sehr bewegt zu, was die Drumbeats betrifft, die Basslines, die eingespielten, wahlweise auch eingesampelten Sounds. Ein Album, das wirklich ruckt und zuckt, sehr mutig ist, avantgardistisch. Und wenn es hier um Gäste auf diesem Album geht, dann ist Joe Goddard als Mitproduzent dabei von Hot Chip. Und auf der verbalen Seite die große graue Eminenz der britischen Rap-Musik, und das ist Roots Manuva. Und den haben wir im Übrigen im gerade gehörten Track Capsize dann auch an der Seite von Dells gehört. Davor haben wir Dirty Danger gehört. Das ist ein Mann, der 24 Jahre alt ist, seit Jahren schon in der britischen Grime-Szene aktiv, erzählt zur sogenannten Rough Squad aus East London, veröffentlicht jetzt nach meiner Zählweise sein erstes Album ebenfalls und beichtet darauf unter anderem, wie wir das eben gehört haben, seine grenzenlose Liebe zur Musik, der insbesondere schon zu Schulzeiten andere mögliche Lieben, etwa in Richtung Englisch oder Mathematik oder anderen Schulfächern, glattweg zum Opfer gefallen sind. Die gute Slicks als Sängerin an der Seite von Dirty Danger ist ein sehr schönes Album. I Ain't Rich Yet heißt das. Und daraus haben wir Break My Heart gehört. Ein Track, in dem im Übrigen auch Michael Jackson erwähnt wird, der ja in der Jugend, in den Teenagerjahren vieler Rapper eine gewisse Rolle schon gespielt hat. Das gilt auch für den nächsten Track. Der stammt von Wiley und da heißt es: I'm still a fan of Michael Jackson, but now I wanna see numbers in action. Also ich bin immer noch ein Fan von Michael Jackson, aber jetzt will ich die Zahlen in Aktion sehen. Das ist die neue Single von Wiley, der im Sommer sein neues Album folgen wird. Esky boy, A-listed. To get it right, I know it's all about timing. I reinvent, I'm like a brand new signing. I talk about the little ladder we are climbing. Music ain't a thing because I know I put the time in. If it's an issue and you're gonna need tissue because your eyeballs are boring, you can stop whining, whinging, change what you're thinking. I'm all for putting the pen to the paper because I'm an author. I'm never putting an act on. I've done this thing since Shack at Saxon. And I'm still a fan of Michael Jackson. But now I wanna see numbers in action. I wanna see numbers in action. I wanna see numbers in action. I wanna see numbers in action. I wanna see numbers in action. I wanna see, yo, can you send me what I called for? Like green sticky, yeah, the one you might walk for. They say they don't like Wiley, talk more. Because I educate like a tutor. Musical, you see me group one, you're in group four. And you got the fever, the one you need soup for. These other spitters ain't hot, they are lukewarm. Have you ever seen a gram spirit in its true form? Help put a foot in a shoe, like a shoot horn. They tell me kick back a little, come too raw. I say the things on your mind and what your crew saw. I got the vision, I can open up a new door. And I'm one of the greatest. But my sound's fresh like I'm one of the latest. I can move floors, especially dance ones. Plus I got kids, chart ones, dual core. I'm never putting an act on. I've done this thing since Shack at Saxon. And I'm still a fan of Michael Jackson. But now I wanna see numbers in action. I wanna see numbers in action. I wanna see numbers in action. I wanna see numbers in action. I wanna see numbers in action. I wanna see, yeah, mugs what they wanna take you for. Do I really take the I ain't too sure. People saying that my last six Rolex, so I ain't stopping when I know that I can do more. They're mugging me, that's what it sounds like. I bought the albums, our price sounds right. I'm so in tune with the sound's gonna sound right. Two number ones up, I'm on a now hype. I'm never putting an act on. I've done this thing since Shack at Saxon. And I'm still a fan of Michael Jackson. But now I wanna see numbers in action. I wanna see numbers in action. I wanna see numbers in action. I wanna see numbers in action. I wanna see numbers in action. I wanna see. I'm never putting an act on. I've done this thing since Shack at Saxon. And I'm still a fan of Michael Jackson. But now I wanna see numbers in action. I wanna see numbers in action. I wanna see numbers in action. I wanna see numbers in action. I wanna see numbers in action. I wanna see dollars. I wanna see pounds. Dollars, I wanna see pounds. I wanna see dollars, I wanna see pounds. Full circle, like a merry-go-round. I wanna see dollars, I wanna see pounds. I wanna see dollars, I wanna see pounds. I wanna see dollars, I wanna see pounds. Full circle, like a merry-go-round. I'm never putting an act on. I've done this thing since Shack at Saxon. And I'm still a fan of Michael Jackson. But now I wanna see numbers in action. I wanna see numbers in action. I wanna see numbers in action. I wanna see numbers in action. I wanna see numbers in action. I wanna see. Tolles Video dazu übrigens, das so ein bisschen auch den Humor von Wiley transportiert und den Titel fast wörtlich nimmt. Man sieht ihn dort nämlich 32-fach und das Video gemacht hat eine Crew namens Us, die auch für das aktuelle Video des eben gehörten Dells verantwortlich ist. Das ist Jacuzzi. Und wenn ich diesen Namen nenne, muss ich nochmal zurückgehen ins letzte Jahr. Da erschien von dieser Crew um den Berliner Robert Koch ein tolles Album. Barefoot Wanderer hieß das und dockte in mannigfaltiger Hinsicht an britischer Bassmusik an. Jetzt erscheint, weil man so großartige Remixer ins Boot ziehen konnte, ein komplettes Remix-Album. Nearly Naked, Barefoot Wanderer Remixes. Daraus hier Read the Books im Tayo Remix. Live 4. Dieser Bodycar, den wir hier mit dem Titel Breezing hören, ist eine Hälfte des britischen nicht mehr Drum and Bass Duos Instrumental, das sich mittlerweile sehr minimalistischen elektroiden Tracks verschrieben hat, auf die ich unheimlich schwer klarkomme, weil ich sie doch sehr kühl und kalkuliert finde. Ich arbeite aber dran und bin ganz fest gewählt, Instrumental hier in allzu nächster Zeit trotzdem mal ins Spiel zu bringen. Denke aber im Moment auch an das Duett zwischen Snoop und Willie Nelson, das ich im Lauf dieser Nacht noch spielen möchte, und eine ähnliche Kollaboration, wenn auch nicht ganz so extrem, ist mir in dem Zusammenhang eingefallen. Wir hatten jetzt eine ganze Reihe britischer Rapper gehört, zwischen Dizzy Rascal, der eben irgendwo auch namentlich fiel im Übrigen, und David Byrne, dem ehemaligen Sänger der Talking Heads. Das Ganze vor 2 Jahren auf einem Album, The BPA. Dahinter steckt Fatboy Slim, der mit diesem Projekt hergegangen ist und sehr viele und vor allen Dingen sehr unterschiedliche Stimmen eingefangen hat. Darunter auch diese beiden auf dem Album I Think We're Gonna Need a Bigger Boat. I was asked in New York City, do you like my clothes? I'm talking to my tape recorder, walking down the road. But on Friday night I'm purified, now my feet don't touch the floor. When the rubber meets the road, in between my toes. A member of the Juju Nation down in New Orleans. You don't need an application if you move your feet. Explode if you poke it. Exposed on the floor. It grows if you soak it. Tune is being stalked by a beardy man. The tune is unaware that a is about to be created, but there's no escape. 1Live4, ich werfe die Artists hier einfach mal so eher stichwortartig in die Runde, um gleich vielleicht noch ein, zwei Sätze mehr zu sagen. Die Ovini Siguma Band haben wir hier gerade gehört. Davor, das war der Beardy Man, zu dem ich dann gleich auch noch ein bisschen was sage. Ein fulminanter Typ aus England. Hier kommt TV on the Radio. Suck my swill, and I love how I'm living, cause I caught my fill. But I can't stop thinking how it's all gone wrong. Then the cracks will be obvious before too long. I've abused my position and it cost my friends. And if the world keeps turning, I could do it again. What's the matter with your next door neighbor? I heard he hides sex, drugs, and danger. But you could kick it with a complete stranger. I think I hear him call. Kleiner Break hier. Ich mag dieses Album, ohne jetzt dezidiert sagen zu können, warum eigentlich. TV on the Radio, ihr neues heißt Nine Types of Light. Es ist, wie gesagt, über weite Strecken sehr behäbig. Wie gesagt, sage ich deshalb, weil ich es schon mal angemerkt habe. Dieser Titel ragt ein bisschen dadurch heraus, dass er von Beginn an eine gewisse Fahrt aufnimmt, so ein bisschen in Richtung Afrobeat driftet und mich zum Ende hin in dieser ganzen Eskalation so ein bisschen improvisiert, sogar an so alte Living Color Sachen erinnert. Repetition heißt dieser Titel, den ich hier gerade gespielt habe. Davor eine Band, von der ich noch nie gehört habe und wohl auch noch nie hören konnte. Denn es handelt sich dabei um ein relativ spontan entstandenes Projekt, eine Zusammenarbeit zwischen einer Handvoll Londoner Musiker, die es gejuckt hat, nach Kenia zu fahren und dort nach Nairobi, um sich dort mit einheimischen Musikern zusammenzutun. Und herausgekommen ist ein wirklich wunderschönes, sehr sessionlastiges, aber nie ausuferndes Album, selbst betitelt Owini Sigoma Band. So heißt die Formation, die mit sehr feinen Dub-Effekten spielt, Afro-Funk, sehr minimalistisch, immer die Beats, den Groove gewissermaßen nie vergisst und vor allen Dingen vergisst, ihn auch so ein bisschen nach vorne zu stellen. Feine Electronics hier und da angewandt. Ich kann mir dieses Album wirklich wunderbar in einem durchhören. Owini Sigoma Band, selbst betitelt das Album, aus dem ich eben Musik gespielt habe. Und davor erlebten wir, wie ein Mann die afrikanische Savanne betritt. Es ist ein friedlicher, freundlicher Tag. Und wenn ich ihn richtig verstehe, dann laufen da nicht nur jede Menge Tiere rum, sondern auch eine Melodie, ein Tune, die bzw. den er einfangen möchte. Und das gelingt ihm dann auch. Die Rede ist vom Beardy Man und seinem Album I Done A Album. So heißt das tatsächlich. Und dieser Mann ist ganz große Weltklasse in Sachen Human Beatbox. Fast alles, was musikalisch auf diesem Album zu hören ist, produziert er gewissermaßen mit dem Mund. Was heißt schon gewissermaßen konkret? Abgesehen von den paar Orgel- und Gitarrenklängen, die sonst noch zu hören sind. Und behilflich bei ihm ist Tom Middleton, angesagter Produzent, der auf zahlreichen Tracks mit auftaucht. Ein sehr, sehr schönes Album mit viel Witz. Beardy Man, I Done A Album. Es kommt im Moment so fürchterlich viel raus. Seit 2-3 Wochen geht das schon so. Man ist geneigt, wirklich zu hetzen und zu hasten von einer neuen Veröffentlichung zur nächsten. Ganz unterlassen kann ich das für mich nicht, aber ich will es auch nicht ausufern lassen. Es ist nun mal eine Tatsache, ein wunderschönes Album, vor etwas mehr als 2 Wochen erschienen, stammt von der Kanadierin Meryl Garbus. Sie nennt sich Tune Yards und mit einer Reihe musikalischer Gästen hat sie ihr Album Who Kill veröffentlicht, aus dem ich hier zum 2. oder 3. Mal jetzt Musik spielen möchte. Bis gleich. Crossing right over my loving woman. Oh, I believe that love and understanding were the way. Oh, but how many go before you listen to the cries? With my dead heart, how do I find my way through the truth and all my lies? Infos mit Kerstin Jansen um 23 Uhr. Hunderttausende bei Mai-Demos. Deutschland schon jetzt Gruppensieger bei Eishockey-WM und das Wetter mit viel Sonne, aber kühlen Temperaturen. Die deutschen Gewerkschaften haben sich heute für gerechte Löhne stark gemacht. Zu den traditionellen Mai-Demonstrationen kamen deutschlandweit mehrere hunderttausend Menschen. Die zentrale Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbunds fand in Kassel in Hessen statt. Der Vorsitzende Sommer forderte erneut flächendeckende Mindestlöhne. Wenn man sich anguckt, dass wir in diesem Land Armutslöhne haben, die mit Hartz IV hochsubventioniert werden, dann sage ich denen, ein allgemeiner gesetzlicher Mindestlohn von 8,50 Euro würde diesen Spuk ein Ende bereiten. Auch in Nordrhein-Westfalen gab es in vielen Städten Mai-Kundgebungen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund zählte mehr als 90.000 Teilnehmer. In Libyen sind ausländische Botschaften verwüstet worden. Der britische Außenminister bestätigte Angriffe auf die Botschaft seines Landes in Tripolis. Großbritannien beteiligt sich an den NATO-Luftangriffen auf Libyen und hatte seine Botschaftsmitarbeiter schon Mitte März in Sicherheit gebracht. Die Attacken auf Botschaften passierten einen Tag nach einem NATO-Luftangriff auf Tripolis. Nach libyschen Angaben soll dabei ein Sohn von Machthaber Gaddafi getötet worden sein. Im Atlantik vor Brasilien ist der Datenschreiber der verunglückten Air France-Maschine gefunden worden. Französische Ermittler teilten mit, dass die Blackbox aus rund 4000 Metern an die Meeresoberfläche geholt wurde. Ihre Daten sollen dabei helfen, die Ursache für den Flugzeugabsturz herauszufinden. Die Maschine war 2009 auf dem Weg von Brasilien nach Paris verunglückt. Alle 228 Menschen an Bord kamen ums Leben. Unter ihnen waren auch 28 Deutsche. Bei der Eishockey-Weltmeisterschaft hat Deutschland vorzeitig die Zwischenrunde erreicht. Die Mannschaft besiegte Gastgeber Slowakei mit 4:3. Damit kann Deutschland nicht mehr von Gruppenplatz 1 verdrängt werden. Im ersten WM-Spiel hatte das Team schon Rekordweltmeister Russland geschlagen. Burkhard Hupe berichtet. Bis zur 45. Minute hat es nach einer Demontage des Weltmeisters von 2002, also der Slowaken, ausgesehen. Denn da hatten die Deutschen durch Tore von Müller, Tripp, Hörtler und Felix Schütz mit sage und schreibe 4:0 geführt. Dann aber setzten die Slowaken alles auf eine Karte, erzielten Tor um Tor. 7,5 Minuten vor dem Ende hieß es nur noch 4:3 für Deutschland. Aber mit Glück und Geschick und einem starken Torhüter Dimitri Petzold schaukelte Deutschland diesen knappen Erfolg über die Bühne. 1 live. Sektorwetter. Die Nacht wird sternenklar und kalt. In Tälern kann es sogar Bodenfrost geben. Morgen kaum Wolken und viel Sonnenschein. Nur zwischen Teutoburger Wald und Weser sind am Nachmittag einzelne Schauer drin. Es wird kühler. Mülheim schafft höchstens 13 Grad, Arnsberg 14 und Erklenz 16 Grad. Auch der Dienstag wird freundlich bei höchstens 16 Grad. Stau. Die Straßen sind frei. Eins live. Ich möchte hier zunächst weitermachen mit Musik aus einer EP, die ich bereits gespielt habe, und zwar den Spaceman Funk im George Fitzgerald Remix. Das ist nun so ein Typ, dieser George Fitzgerald, auf den springe ich wirklich unheimlich an, bitte nicht falsch verstehen. Die ganze EP erscheint eh erst in 10, 12 Tagen, aber ich denke, jetzt können wir sie dann doch schon mal guten Gewissens spielen. Nicht wieder mit George Fitzgerald, sondern mit dem Original-Artist, und das ist Brother aus Paris, Titel seiner EP Do It Yourself, und daraus erneut der Spaceman Funk, diesmal aber gewissermaßen im Original. schön. Es gibt ein immer noch recht junges Label von DJ Kotze. Dieses Label heißt Pampa Records und dort erscheint jetzt die insgesamt zweite CD des Labels und die geht an einen Mann aus Jena. Viele von euch werden ihn kennen. Robak Wrome hat sowohl unter diesem, seinem Künstlernamen wie auch mit den Wainomi Brothers schon zahlreiche Releases, Veröffentlichungen getätigt, ist ein unermüdliches DJ-Tier nach allem, was ich weiß und veröffentlicht jetzt mit Tora Fuck sein neues Album. Was der Titel im Einzelnen zu bedeuten hat, keine Ahnung, hat so einen leicht finnischen Anklang. Aber dieses Album ist so wunderschön. Viele Tracks schleichen sich so ein bisschen an, mal laut, mal leise, haben eine wunderbare Poesie, Transparenz. Manchmal hört man ihn sogar durchs Zimmer gehen und hat das Gefühl, man ist direkt bei der Produktion der Tracks dabei. Einen zunächst mal aus diesem Album, der Titeltrack. Hier ist Tora Fuck von Robak Wrome. zwischendurch. Das amerikanische Duo Arms and Sleepers haben wir gerade gehört aus dem neuen Album The Organ Heats, ein Track, während hier im Hintergrund der Österreicher Wolfram anrollt. Mehr dazu gleich. Wir sind hier bei 1Live4. Ohne Österreich geht's nicht in diesen Wochen und Monaten. Kaum hat sich die helle Aufregung und Euphorie um Japanik, wenn überhaupt, schon gelegt. Da kommt ein neues großartiges Album um die Ecke, das ich hier im Moment einfach nur mal erwähne, von einer Wiener Band namens Kreisky. Boah, ist das gut. Aber auch auf allen anderen Ebenen hat Österreich aus welchen Gründen auch immer plötzlich alle nur denkbaren Trümpfe in der Hand. Wir haben gerade hier Wolfram gehört, er heißt bürgerlich tatsächlich so, hat aber in den Jahren zuvor eher als Disco Kane für Aufsehen gesorgt, eigene Aufnahmen und auch als Produzent unter anderem die großartige Schwedin Sally Shapiro produziert. Also wenn Disco-Tracks eine Farbe haben können und die sei einfach mal weiß, so weiß, unschuldig und schön wie die Tracks von Sally Shapiro, ist selbst das Hochzeitskleid von Kate Middleton nicht gewesen, wenn ich mir diese fürchterliche Bemerkung mal erlauben darf. Aber jetzt ist sie raus, ich kann sie hier nicht mehr rausstreichen. Und eben jene Sally Shapiro gehört zu den zahlreichen Freunden und Bekannten von Wolfram, die ihm bei diesem Album gewissermaßen geholfen haben oder Lust hatten, als Remixer auch mit tätig zu werden, mit zu produzieren. Der Track, gerade gehört, trug natürlich ihre Handschrift. Wolfram, so heißt auch das Album, das mit sehr unschuldigen Italo-Disco-Eurodance-Popsongs daherkommt, allesamt nicht länger als 4 Minuten. Ich bin erst etwas spät auf dieses wirklich sehr hübsche Album aufmerksam geworden. Jetzt habe ich es aber gespielt mit einem Titel namens Hold My Breath, den es gleich zweimal auf dem Album gibt. In der anderen Version wird Wolfram unterstützt von einem amerikanischen Duo, auf das ich gleich noch zu sprechen komme, nämlich Holy Ghost. Davor haben wir das amerikanische Duo Arms and Sleepers gehört, das ich hier nicht unterschlagen möchte. Ein wunderbares Album ist das, The Organ Hearts. Stichworte dazu, so Shoegazer-Sounds, sentimentaler, sehr langsam geratener Synthesizer-Wave sogar, könnte man ihnen unterstellen. Sehr ambient das Ganze und nie darauf aus, Streit zu suchen. Arms and Sleepers, The Organ Hearts, das Album, aus dem ich gerade Musik gespielt habe. Das hier täuscht ein bisschen, ganz so krachig wird das gar nicht. Das amerikanische Duo A&R, also die Buchstabenfolge A&R, mit Musik aus dem Album Stay Kids. Yeah. 1-3-4. Dieser Mann heißt Rainer Weichold. Er kommt aus Süddeutschland. Ein sehr netter Kerl, wenn ich mir diese eher private Bemerkung hier einfach mal erlauben darf. Er ist Kopf des dort beheimateten Great Stuff Record Labels, arbeitet natürlich auch als DJ, produziert hin und wieder auch Tracks. Zum Beispiel diesen hier, Claptone, der im Original so okay ist. Lieber Rainer, falls du das irgendwie hören solltest oder es dir zugetragen wird, sei mir nicht böse, aber der Remix macht es. Claptone hier im Thomas Schumacher Remix finde ich überragend. Ich weiß nicht, wer von euch den Amerikaner Eddie Kitsis kennt. Ich bin ja nun ein echter Filmmuffel und habe mir vor wenigen Tagen ein paar Dinge angelesen, die ich mal versuche in aller Kürze wiederzugeben. Häufig schmeißt man bei sowas alles durcheinander. Seid mir bitte nicht böse, wenn das jetzt der Fall sein sollte. Also Eddie Kitsis, ein ganz interessanter Mann, Drehbuchschreiber. Oft an der Seite seines Freundes Adam Horowitz. Dieser Eddie Kitsis hat unter anderem an der Legacy Throne Geschichte, der Fortsetzungsgeschichte von Throne, mitgeschrieben. Soundtrack von Daft Punk war ja nur so lala. Zumindest sehen viele und ich selber das auch so. Aber nicht nur das. Seit einigen Jahren oder vor einigen Jahren ist er als Drehbuchautor auch in die amerikanische Serie Lost eingestiegen. Einige von euch werden die mit Sicherheit kennen. Ich muss gestehen, ich kenne sie nicht. Nun gut, Drehbuchautor also Eddie Kitsis. Und für diese TV-Serie Lost brauchte er eine fiktive Band, die er an die Seite der Grateful Dead stellte. Und er erfand eine Gruppe namens Geronimo Jackson, die musste er natürlich mit Musikern füllen. Und als er eine Gruppe aus San Diego sah, wusste er, die sind es. So authentisch. San Diego Hippies, The Donkeys. Diese Donkeys sind dann eben in der Serie aufgetreten, meines Wissens, haben auch einen Song beigesteuert. Und als Geronimo Jackson und veröffentlichen jetzt, ich hoffe, das ist nicht zu verwirrend, als The Donkeys, ein neues Album. Ein befreundeter Promoter hat mir das vor einigen Tagen mit den Worten in die Hand gegeben, das sei der größte Scheiß ever. Wie kann man sich nur so irren? Ein überragendes Album, mein absolutes Gitarren-Fave-Album. Born with Stripes heißt es. The Donkeys, hier mit dem Titel I Like the Way You Walk. Jetzt muss ich schauen, wo der Licht, damit ich hier bloß keinen Scheiß baue. Nochmal, The Donkeys. I eyes out, waiting on the sun to rise. So many lines to stand in, so many plans demanding. I don't care if you could die a million times, I'd just rather not be the one to try. Time you need me, I won't be. 1, 2, 4. Back in the days, Roni Size represent Play the Game. Davor die Brooklyn Band Skeletons mit einem kurzen Stück aus ihrem People-Album. Gleich die Infos, dann geht's hier weiter mit 1, 2, 4. Ein paar Takte noch aus dem neuen Markus Intellects-Album, das heißt 21. Titel noch im Ohr. Ziehen wir ruhig noch ein paar Minuten weiter in dieser Richtung. Hier zunächst mit Futurebound vs. Matrix Brave New World.

1, 3, 4. Guter Klopfer, das hier, Mark System. Hold It heißt seine aktuelle EP, daraus der Titeltrack. Mit dem Young Man zusammen, Mark System, ist nicht nur Produzent, sondern auch DJ und sogar MC, macht das schon relativ lange und hat diese EP auf dem Digital Soundboy Label veröffentlicht, auf dem auch Breakage seine Sachen macht, also sehr ein sehr vorwärtsdenkendes Label, das im Übrigen Shy FX gehört. Mark System gerade gehört. Hier kommt Survival zusammen mit dem Sänger Paul T. Go Back heißt der Track. 4 Survival eben mit Paul T. Zu ihm und auch zu diesem Mann, Dee Bridge, den wir hier im Hintergrund hören. Gleich noch ein, zwei Sätze mehr. Ich spiele hier gerade ein sogenanntes Picture Disc, farbiges Vinyl, kann beim besten Willen hier in der Dunkelheit nicht ausmachen. Muss ich jetzt sagen, konnte nicht genau ausmachen, wann die Platte exakt zu Ende sein würde. Seht mir das bitte nach, dass ich in seine Reflexion, seine besten Jahre voll mit Konfusion so etwas unglücklich gerade reingesprochen habe. Hier kommt ein weiterer faszinierender Track aus Deutschland. Der Mann dahinter heißt bürgerlich Christian Lenz, nennt sich, da bin ich mir im Moment nicht ganz sicher, Mau, Mo oder einfach M-O-W, das ist die Buchstabenfolge, M-O-W. Sein Titel ist der Blaue Samstag Blue Saturday im Remix von Tikal und dem Kölner Henry. 1Live4. Ich mach mal hier einen ganz kurzen Break. Das Schöne an dieser Sendung ist unter anderem, dass sie mir die Möglichkeit gibt, hin und wieder doch mal ein bisschen das Programm umzustellen, zu improvisieren. Ich hatte diese Titel in dieser Reihenfolge ursprünglich nicht heute spielen wollen. Der Tag war mir insgesamt zu sommerlich. Und wenn man so insbesondere an den Nachmittagen zu Hause sitzt und das so vorbereitet, denkt man sich, es ist zu dark, zu dunkel einfach. Aber einem inneren Gefühl gehorchend habe ich jetzt doch mal eine Reihe von Tracks gespielt, die zunehmend ins Soundtrack-artige, ins Cineastische drifteten für den Bereich Drum and Bass, mache ich persönlich dafür in erster Linie den unter anderem ja auch gehörten Dee Bridge, Dennis White, verantwortlich, der irgendwann hergegangen ist und die Drumbeats gewissermaßen in der Halftime gespielt hat, sodass man also rein subjektiv gar nicht mehr das Gefühl hatte, es würde sich um Drum and Bass Tracks handeln, sondern im Zweifelsfalle vielleicht eher um hip-hopisch orientierte Tracks. Tatsächlich aber bewegt sich die BPM-Zahl, die Beats per Minute-Zahl, nach wie vor im amtlichen 170 bis 174er Beats per Minute Bereich. Diesen eben gespielten Track von Dee Bridge wird möglicherweise gar nicht mal jeder gekannt haben. Zu meiner persönlichen großen Überraschung habe ich ihn entdeckt auf einem Doppelvinyl, welches ein Drum and Bass Label jetzt vor kurzem veröffentlicht hat, dessen Hauptaktivitäten und da aber wirklich massiv in den 90er Jahren lagen. Ich rede von dem traditionsreichen Label Reinforced Records, von dem ich will jetzt ehrlich sein, eigentlich über Jahre nichts mehr in die Hände bekommen habe, obwohl ich eigentlich wöchentlich oder zumindest 14-tägig immer mal so diverse Newslisten durchgehe. Möglicherweise habe ich es schlicht oder ergreifend übersehen oder tatsächlich ist das Label aus einem gewissen Dornröschenschlaf erwacht und hat jetzt vor kurzem die Enforcers-Reihe wieder mit den Folgen 15 und 16, macht ein Doppelvinyl als Picture, also als farbiges Vinyl, ins Leben gerufen. 4 Tracks natürlich bei 2 Vinyls. Einer davon Dee Bridge mit dieser sentimentalen Rücksicht My Years, meine Jahre, meine Konfusion. Der Titel, den wir eben gehört haben. Und auch Survival, den ich davor mit dem Sänger Paul T gespielt habe, hat eine Geschichte, die bis in die 90er Jahre zurückgeht, zu einem Label, das ich damals, wie ich mich gut entsinne, sehr, sehr gerne gespielt habe, das so ein bisschen in der Nähe des atmosphärischen Drum and Bass Labels Good Looking von LTJ Bukem sich bewegte. Partisan hieß dieses Label und da hat Survival damals schon als Bannercheck mit einem Partner zusammen Platten veröffentlicht, um dann abzutauchen als Produzent und vor einigen Jahren als Survival wieder aufzutauchen. Er hat in der letzten Zeit wirklich überragende Tracks teilweise fabriziert. Es gibt einen mit einem zuzüglichen Remix. Ich komme blöderweise nicht auf den Titel, der in den entsprechenden Kreisen als absolutes Highlight gilt. Wir haben ihn eben mit diesem dunkelsouligen Go-Back-Track gehört. Dann Christian Lenz tauchte noch auf, alias M.O.W., auf seinem eigenen Label, das heißt Have a Break oder H.A.B. Er hat auch einen Plattenladen, der genauso heißt Have a Break. Das einfach mal nur zur Information. Und verklungen ist gerade das britische Duo Cryptic Minds, dessen neues Album Can't Sleep vor kurzem erschienen ist, auf dem die beiden auch sehr cineastischen, soundtrackartigen Bildern, Landschaften nachgehen, so wie wir das gerade gehört haben. Ich muss sagen, vor 2 Minuten, denn mindestens so lange spreche ich nun schon und möchte übergehen kann man gar nicht sagen, weitermachen. Mit dem britischen Produzenten Indigo. Seine neue EP hört auf den Titel Zero Point, kommt mit stolzen 8 Tracks daher, Doppelvinyl. Darunter 2 Synchro-Remixe. Das Ganze deutet schon an, dass die Politik der Tracks im Wesentlichen sich im weiteren Garage-Feld befindet. So wie dieser Track hier, der ziemlich starke Dub-Echos verströmt. Track heißt Zero Point. Ist damit. Nee, Connections spiele ich. Sorry, Connections aus der Zero Point EP. Hier ist Indigo. We'll be right back. spotlight. Walking home, there ain't a trace of moonlight. You hold out your hand and everything is so easy. And I think that's the part that scares me. Do you feel the same? I've been searching with it, looking for the point where you went and the place where I begin. It's taken so long now, babe. Ich habe gerade einen Mann gespielt, dessen bisherige musikalische Karriere insofern ungewöhnlich ist, als die Remixe seiner wenigen bisher veröffentlichten Tracks in aller Regel für viel mehr Furore sorgten als die Originalversionen. Die Rede ist von dem Briten Jamie Woon, dessen rare Tracks in der Vergangenheit von Leuten wie Burial, Ramadan Man remixed wurden und die Jamie Woon dadurch automatisch natürlich auch in die Nähe des UK Bass Music Dubstep Genres setzten. Dabei, wenn man nur mal auf die Melodien seiner Lieder achtet, die jetzt nachzuhören sind auf dem Debütalbum Mirror Writing, dann hat Jamie Woon im Grunde eine sehr starke Affinität zu Folk-Songs, die natürlich gleichwohl musikalisch umgesetzt werden mit einer Musik mit losen Beats, mit grummelnden Bässen, die im weiteren Sinne schon der britischen Bassmusik zugeordnet werden kann. Und wenn ich ihn in der letzten Woche mal so in einem Nebensatz mit Craig David verglichen habe, mit dem ich heute ja begonnen habe, dann habe ich insbesondere an den gerade gehörten Song gedacht. Jamie Woon selber sieht sich summa summarum auch als ein R&B-Sänger. Das Wort Soul möchte er, so habe ich einem Interview entnommen, nicht so gerne in den Mund nehmen, aus Respekt vor diesem Genre. Mirror Writing, so das Album. Ich tue mich mit diesem Begriff etwas schwierig, entschuldigt das bitte, Jamie Woon. Schau mal auf die Uhr. Wir haben noch 10 Minuten, das kriegen wir noch hin. Ich habe letztens auf der Straße vor meiner Haustür einen jungen Kerl kennengelernt, 18, 19 Jahre alt, Marco ist sein Name. Wir kamen ins Gespräch, redeten über unterschiedlichste Rap-Artists und kamen unter anderem auf Snoop Dogg zu sprechen. Und dieser Marco war tatsächlich der Ansicht, Snoop sei inzwischen 60 Jahre alt. Was ich mit aller Macht versucht habe, ihm auszureden, Snoop ist tatsächlich 40. Jetzt könnte man hergehen und sagen, na gut, so ein großer Unterschied ist das am Ende auch nicht. Aber ich habe Snoop, als er erstmals nach Deutschland kam, sogar persönlich treffen können, damals beim einem Interview in Hamburg, was ich insofern nicht vergessen habe, weil nach meiner Erinnerung die Mauer gerade wohl gefallen war. Snoop hatte davon überhaupt nichts mitbekommen. Alles, was ihn an Deutschland interessierte, was er von diesem Land wusste, waren Schäferhunde und eine bestimmte Automarke BMW. Eben das waren so die beiden Sachen. Womit ich ihn nicht bloßstellen will, beileibe nicht, ich mag ihn absolut. Auf dem neuen Album lässt er sich mit zahlreichen unterschiedlichen Stimmen ein. Documentary heißt dieses Album, unter anderem mit Willie Nelson. Die Bekanntschaft der beiden muss wohl doch schon einige Jahre zurückreichen. Zumindest habe ich jetzt auf der Videoplattform YouTube ein unheimlich tolles Konzert von Willie Nelson entdeckt aus dem Jahr 2008 im Melkway Club in Amsterdam in den Niederlanden, wo plötzlich von links, wie von Geisterhand bewegt, ein hagerer, dunkelhäutiger natürlich Schlacks neben ihm steht und man höre und staune, es ist tatsächlich Snoop und beide stimmen dann ein Lied an, nämlich Superman, das es auch auf diese Platte von Snoop gebracht hat, entsprechend Snoop zusammen mit Willie Nelson. Das Stück spiele ich, wir haben noch 7 Minuten, ich kann mich vielleicht bei dieser Gelegenheit auch gleich verabschieden, euch alles Liebe und Gute für die anstehende Woche wünschen, bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und möchte im Anschluss an Snoop dann noch die australische Band Cloud Control spielen, die jetzt am Mittwoch ein Gastspiel im Kölner Club Stadtgarten gibt, zusammen mit Tahiti 80. Diese Gruppe gefällt mir ausgezeichnet. Bliss Release ist das Album, das in dieser Woche erscheint. Vielleicht schaffen wir sogar noch ein paar Takte von The Leisure Society oder wahlweise auch Hermann Düne. Sonst bei anderer Gelegenheit. Mein Name ist Klaus Vier. Alles Liebe, alles Gute. Ciao. You know, Snoopy, a little while back I had one of those carpal tunnel operations and the doctor said, I want you to go home and shut up for 4 months. And that's kind of tough. I said, I'll try it. But while I was there, I wrote this song. Too many pain pills, too much pot, trying to be something that I'm not. Superman. Superman. Trying to do more than I can, got a little out of hand, I ain't Superman. Know what I'm talking about? I blew my throat and I blew my tour. I wound up sipping on soup du jour. I wasn't Superman. Oh no, I wasn't Superman. I'm trying to do more than I can, I got a little out of hand, I wasn't Superman. I hear you, Nicky, play wild. Go ahead. Play it with it. The doctor said, son, it's a crying shame, but you ain't Clark Kent and I ain't Lois Lane. You ain't Superman. You ain't Superman. Trying to do more than you can, got a little out hand. You ain't Superman. What do you think, Snoopy? Well, when I die, put it on my stone. God said, Snoopy, take your badass home. You wasn't Superman. No, I wasn't Superman. I'm trying to do more than I can. I got a little out of hand. I wasn't Superman. I hear you. Trying to do more than I can. I got a little out of hand. I ain't Superman. Yeah. Throw the tape, but keep the frame and keep the case. First a feather, now a bird. Whoa, whoa. Paper face and movie quips, silver screen and magazine, dancing shoes and evening news. Whoa. Box of light hanging square in the night and in the air. Ring the bell and you front door. No one lives here anymore. I can be true to you, I swear. Even the night is in the air with all the terrible things we've done. I saw a strange tree bearing a strange fruit. I saw a surfer, he was riding a wave and he was wearing a wetsuit. This in nature is just another miracle you're accustomed to. And when I see you riding a bicycle, I know it's true. And in the long, long run, well, in the long, long run, it was worth the trying. I was a boy at a bar mitzvah, and I was losing my voice.